And now they finally brought you home to me. When you left, you know you told me that someday you'd be returning. I away. Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Junge oft hungrig war. Ich erinnere mich auch daran, dass ich vor unserer kleinen Holzbude stand, in die große rote Sonne von Mississippi starrte und rief: Oh Gott, ich bitte dich, ich möchte hier nicht für immer bleiben. Ich erinnere mich, wie mein Vater, der ein kräftiger Mann ist, geweint hat, weil er die Rechnungen nicht bezahlen konnte. Ich erinnere mich, dass meine Mutter ihre Gesundheit geopfert und geschuftet hat, um uns durch diese harten Zeiten zu bringen. Stories, wie sie das Leben oft abschreibt. Angebliche handgeschriebene Erinnerungen des Kings an seine harte Jugendzeit, kolportiert im Zelluloid-Pin-Up-Magazin Photoplay. Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, dass meine Mutter und mein Vater beide Waisen waren, schreibt der King, behauptet Photoplay. Wir wissen es tatsächlich nicht, denn es stimmt nicht. Vernon Presley lebte gegen Ende der Depressionsjahre mit seiner Familie in einem Zwei-Zimmer-Häuschen an der Old Santillo Road. Und Gladys Smith war mit Eltern, Brüdern und Schwestern gerade mal 2,5 Blocks entfernt in der Barry Street zu Hause. Rechercheure sind dazu da, dass sie was rausfinden. Elvis' Leben ist ein beinahe offenes Buch. Die ungenierte Freundlichkeit, die arglose Gastfreundschaft des Südens diktiert so manches in die Notizbücher der Reporter von der Ostküste. Der Klatsch geltungssüchtiger Mitarbeiter, die Intrigen abgehalfterter Kumpane, die Mätzchen und die Märchen geschasster Freundinnen sind der Saccharin-Zuckerguss auf der Torte der Elvis-Stories, an denen wir uns gelabt haben. Vom Tellerwäscher zum Millionär? Na, erst mal einen Job als Tellerwäscher finden. Es war einmal ein Farmhilfsarbeiter, der die Milchlastwagen fuhr, bei der Baumwollernte half und für jeden Job vom Holzhacken bis zum Zäuneanstreichen zu haben war. Es war mal eine Näherin in einer Fabrik für Billigpreiskleidung, die stand wie ihr Mann jeden Morgen um 4:30 auf, ackerte 12 Stunden am Tag, 6 Tage in der Woche und brachte gerade mal $52 im Monat nach Hause. Das Heim, das sie sich mit geliehenem Geld bauten, war eine Bruchbude, mit einer Wasserpumpe vor der Tür, einem Plumpsklo und mangelnder elektrischer Versorgung. Gott, wer lebte schon in East Tupelo, Mississippi? Der White Trash, der weiße Ausschuss, die sozial Gestrandeten, die kleinen Pofkes, die es wohl nie schaffen würden. Das Kaff Tupelo hatte das letzte Mal von sich reden gemacht, als General Sherman während des Bürgerkrieges die letzte Schlacht für den Süden verlor und die Truppen der Union die Stadt niederbrannten. Tupelo an der nordöstlichen Ecke von Mississippi, auf halbem Wege zwischen Memphis, Tennessee und Birmingham, Alabama, war mal sowas wie ein Handelszentrum für Farmprodukte und Bekleidungsindustriegüter. Doch dann kam die Depression. Die Industrieproduktion sank bis 1932 um mehr als 50%. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 15 Millionen. Und das, ohne eine nennenswerte Form von staatlich konzipierter Vorsorge. Der Ku Klux Klan erlebte einen neuen Aufschwung und trug die Brandfackel eines pervertierten Christentums und eines degenerierten Patriotismus in Negerhütten, Judensynagogen und Katholikenkonvents. Tupelo hatte gerade mal 6.000 Einwohner, als die Depression zuschlug. In der Nähe der Main Street oder im Milltown-Distrikt ließ sich auch dann noch leben. Man hatte was gespart, zehrte vom Ererbten oder war für die Spinnereien, Zuschneidebetriebe und Versandläger trotz starkem Auftragsrückgang unentbehrlich. Aber jenseits dieser nur sacht angegammelten Provinzidylle schnitten die Eisenbahnschienen der Mobile und Ohio und der St. Louis und San Francisco Railroads durchs Land. Auf der anderen Seite der Stahlstränge in die Ferne unerfüllter Träume wohnte das schwarze Proletariat der Köchinnen, Kindermädchen und Dienstboten. Und noch ein Stück weiter, im Dorf East Tupelo versuchte eine weitere, wir würden heute vornehm sagen, Randgruppe, ihrem tristen Hungerleider-Dasein wenigstens gelegentlich das vergilbte, ausgefranste Etikett lebenswert wieder aufzupappen. Vernon Presley und Gladys, er 17, sie 21, heirateten auf der falschen Seite der Eisenbahn, weil sie sich liebten, die hübschen, jungen, unbedarften Träumer aus der tiefsten Provinz. Und weil sie glaubten, dass sie gemeinsam den Aufstieg ins amerikanische Paradies auf der anderen Seite des Regenbogens schaffen würden. Weit weg von Baumwollflusen, Hühnerdreck, abgeplatzter Farbe und fauligem Wasser. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of May, for purple mountains. Barry Graves über Elvis Presley. Die zehnteilige Reihe mit dem schlichten Titel King startete am 16.05.1984 im Rias. An jeder ersten Archivsendung des Monats sollen weitere Kapitel dieser Reihe folgen. Am kommenden Samstag geht es um einen unzeitgemäßen Grafen. Ein Rias-Feature aus dem Jahr 1980 präsentiert die Tagebücher Harry Graf Kesslers, eine wichtige Quelle zur Geschichte der Weimarer Republik und der frühen Nazizeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Groth, wie immer mit Booker T. Jones und Time is Tight. Machen Sie's gut.